Bienvenidos a un país sin gobierno, a un país sin bandera ni himno. Bienvenidas a un país sin fronteras ni cámaras de vigilancia. Un país sin políticos ni partidos, sin ejército ni servicios secretos. Un país sin bancos ni policía, sin cárceles ni delincuentes. Bienvenidos al país que solo existe aquí, al país de nadie, al país de todas. Niemands Land. Fun City Blues Barcelona. 37 Grad, über dem Asphalt flimmert die Luft am Mittag. Ich trinke einen Kaffee auf der Ecke. Eine Frau am Nebentisch sagt, jetzt wird es aber wirklich ernst. Sie meint die Hitze. Die Frau ringt nach Luft. Der Weg zum Radio führt mich über die mitteckliche Rambla. Ich biege in die Carrer Sant Pau ein. Auf der Ecke sitzt ein Mann. Er blickt verwirrt aus glasigen Augen in den heißen Tag. Er ist so um die 40. Sein Gesicht ist hochrot. Die Touristenmasse strömt achtlos an ihm vorbei. Ich frage ihn, ob er Wasser will. Er nickt. Ich nehme meine Flasche aus dem Rucksack und gebe sie ihm. Ich lasse sie ihm. Ich will sie nicht zurückhaben. Er soll sie trinken. Barcelona Fun City Blues. Im Spiegel-Magazin von dieser Woche sagt der Historiker Peter Frankopan, dass die Menschheit wegen der Erderwärmung am Rande des Zusammenbruchs lebe. Sein Buch, das gerade erschienen ist, heißt Zwischen Erde und Himmel. Wir haben unsere Welt in Brand gesteckt, sagt Frankopan. Barcelona Fun City Blues. Von den Kreuzfahrtschiffen im Hafen strömen 40.000 erlebnishungrige Touristen und stürzen sich mit ihren Mobilfunkkameras auf die Bilderbeute der Stadt. Die Tageszeitung El País berichtet, Touristen stören Touristen. Frank aus Florida sagt einem Reporter, schöne Stadt, nice city, aber leben könnte ich hier nicht. Zu viele Touristen, too many tourists. Grad, zwei tote Tauben von Ameisen umwimmelt am Rande eines Müllcontainers. Die Wahlkampfwimpel der Parteien hängen schlaff von den Straßenlaternen. Was wichtig ist, sagt die eine Partei. Wir stellen uns ihnen entgegen, sagt die andere Partei. Jetzt ist der Moment, sagt die nächste Partei. Bla bla bla. Das Gilgamesch-Epos, das mehr als 4000 Jahre alt ist, warnt vor den Dürren, die auf Abholzung von Wäldern folgen und betont, dass ein Leben im Einklang mit der Natur entscheidend ist. 4000 Jahre und in Kanada brennen die Wälder. Barcelona Fun City Blues. Drei Polizeiautos rasen mit Blaulicht und Sirenengeheul in Richtung Rambla del Raval. Da muss ich auch hin. Wieder was los in der Fun City. Die großen und die kleinen Räuber sind immer gierig, immer auf der Jagd nach Opfern und Beute. Am Kiosk die Schlagzeilen. Vox bedroht die Demokratie. Der Euribor will nicht sinken. Die Demokratie wird im Donbass verteidigt. Mit verbotener Streubombenmunition. Demokratische Bomben. Eine Freundin schickt mir einen Putin-Witz. Wenn die USA sagen, Europäer hängt euch auf, dann fragen die Europäer, ob sie das bitte mit eigenen Stricken machen dürfen. Nein, sagt Biden. Ihr kauft gefälligst gute US-Stricke. Die sind 10-mal teurer. Wir dürfen jetzt unseren amerikanischen Freunden nicht in den Arm fallen, sagt der Bundespräsident. Barcelona Fun City Blues. Wir leben in einer freien Welt. Niemand zwingt uns zu glauben, dass die Erde rund ist. Viele glauben, dass Temperaturen von 40 Grad in den Alpen normal sind. Welcome to Barcelona, Fun City. 40 Millionen Touristen können sich doch nicht irren. Willkommen im Niemandsland zwischen allen Fronten auf Kontrabande FM 91.4 in Barcelona. Es ist Montag, der 17. Juli 2023. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Scheiße durch. Du bist immer noch am Start. Hoffnung brennt wie ein Licht am Horizont. Es wäre so einfach zu resignieren. Es hätte eine Menge Scheiße erspart. Es wäre so einfach, einfach so zu tun. Doch das hast du noch nie gekonnt. Du hast dich längst entschieden, deinen eigenen Weg zu gehen. Du lässt dich nicht verbiegen. Gehst und holst dir, was du brauchst. Du hast dich längst entschieden, auch wenn sie dich nicht verstehen. Halt dich fest an deiner Liebe. Und dieser Scheiß wurde im Bauch. Diese Scheiß wurde im Bauch. Diese Scheiß wurde im Bauch. Wurde es besser als Verzweiflung. Diese Scheiß wurde im Bauch. Zum Thema Streubomben für Kiew hier ein Kommentar von Herrn Küppersbusch. Die Entscheidung der USA, die Ukraine mit Streumunition zu beliefern, die auch von Russland ja im Angriffskrieg eingesetzt wird, hat nicht nur in Deutschland über das Wochenende zu Diskussionen geführt. Auch mehrere NATO-Staaten lehnen die Lieferung an die Ukraine ab. Nach Großbritannien äußert sich auch Spanien dagegen. Weltweit haben mehr als 100 Staaten Streumunition mit einem internationalen Abkommen geächtet. Die USA, die Ukraine und Russland gehören nicht dazu. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im Sommerinterview am Samstag im ZDF Folgendes gesagt dazu. Was Streumunition angeht, müssen Sie verstehen, ich bin da befangen. Ich war derjenige, der für unser Land die Ächtung der Streumunition damals in Oslo unterschrieben hat. Und deshalb finde ich, ist die deutsche Position nach wie vor richtig, sich gegen Streumunition auszusprechen. Aber sie kann in der gegenwärtigen Situation der USA nicht in den Arm fallen. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Den USA nicht in den Arm fallen, sagt der Bundespräsident. Aber wie geht Deutschland jetzt mit diesem Dilemma um? Augen zu und durch? Ja, vielleicht müsste Frank-Walter Steinmeier mal in dieses Abkommen von Oslo, die Konventionen, die er mitverhandelt und dann eben sozusagen beispielhaft für die vielen Nationen, die sich dem anschlossen, unterschrieben hat. Artikel 21 Absatz 2 der Oslo-Konvention. Jeder Vertragsstaat bemüht sich nach besten Kräften, Staaten, die nicht Vertragsstaaten dieses Übereinkommens sind, vom Einsatz von Streumunition abzubringen. Es geht also nicht nur darum, dass wir das nicht haben und nicht einsetzen und nicht weitergeben sollten, sondern auch ein missionarischer Ansatz, eine globale Geltung der Ächtung von Streumunition. Ja, und wie Steinmeier nun sagt, ja, man kann ja den Amis nicht in den Arm fallen, das ist schon deutlich zu wenig. Das ist, wenn in letzter Zeit so viel die Rede davon ist, dass Deutschland die Führung übernehmen solle, dann besteht Führung offenbar daraus, dass man selbst wieder besseres Wissen einfach abnickt, was die Amerikaner sagen. Das ist eine infernalische Waffe. Es gibt Argumente, ungefähr seit der Münchner Sicherheitskonferenz, wo der ukrainische Außenminister Kuleba Streumunition und Phosphormunition, also Brandmunition, gefordert hat, die vielleicht jetzt im Grabenkampf in dieser festgefahrenen Frontensituation in der Ukraine einen kurzen Sinn macht. Man schmeißt halt dem Gegner das Zeug um die Ohren, weiß selber nicht, wo es landet und zerstört viel, zerstört auch Zivilbevölkerung, zerstört im Fall der Ukraine, in der Tücke dieses völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands, das eigene Land, die eigenen Leute. Und dann, wenn es funktioniert, rennt man da rein und tritt selber auf die Blindgänger. Also dümmer kann eine Waffe nicht sein und dümmer, sorry, kann auch ein Bundespräsident nicht ignorieren, was er einmal für richtig gehalten hat. Die Frage ist ja auch, warum preschen die USA da jetzt so vor in Sachen Lieferung? Ist das Thema für Biden schon Wahlkampf? Das wird keinen Verstümmelten und keinen Getöteten und keinen Angehörigen in der Ukraine trösten. Ja, es ist Wahlkampf. Trump hat ja schon vor langer Zeit gesagt, also Schwachsinn, er hätte den Krieg in 24 Stunden beendet, wie auch immer er sich das vorstellt. Dann teufeln die Republikaner, ob nun Trump Präsidentschaftskandidat wird oder nicht, allesamt rum. 100 Milliarden US-Dollar Hilfen, das reiche jetzt mal, fürs eigene Land sei kein Geld da. Das sollten doch bitte die Europäer bezahlen und die Amerikaner sollten sich zurückziehen. Man habe ja schon keine eigene Munition mehr und gebe da immer noch hin. Und dann wird es für Biden schwierig werden, wenn er bis zu diesem November, ein Jahr vor der Wahl, da kann man sagen, beginnt der heiße Wahlkampf, keine Erfolge vorzuweisen hat. Das heißt, diese Entfesselung der Biden-Administration, dass sie lange sagt, nein, Kampfjets können wir nicht liefern, dann da fliegen die nachher mit nach Moskau und wir haben einen Weltkrieg. Jetzt liefern sie doch Kampfjets. Und nun liefern sie auch diese Streumunition, die geächtet ist, einfach weil Biden vor dem Wahlkampf die Zeit wegläuft. Das ist eine recht traurige Begründung für das, was in der Ukraine passiert. Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gern. Eins ist klar, der Kommentar. Das war ein Kommentar aus Radio 1 von und mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank zum Thema Streumunition für die Ukraine. Eine geächtete, verbotene Waffe, die Amerikaner wahrscheinlich in riesigen Beständen auch gehortet haben und die natürlich nicht einsetzbar sind, zumindest nicht offiziell, zumindest nicht von den USA, aber die man gerne jetzt weitergibt, einmal um die Bestände loszuwerden, deren Haltbarkeitsdatum ist nämlich bald abgelaufen und andererseits wird natürlich auch deutlich, dass die mit Milliarden gesponserte Gegenoffensive der Ukraine bislang zumindest stark gescheitert ist, dass viele Abrahams und Leopard-Panzer zerstört worden sind. Zigtausende junge Rekruten sind dahingeschlachtet worden und man reagiert jetzt praktisch panisch mit allen Mitteln. Kampfflugzeuge sollen geliefert werden, Streubomben, was demnächst, Phosphorbomben, Giftgas und irgendwann natürlich auch Atombomben für Kiew. Wer sich allein im Strom der Zeit entgegenstellt, der unterliegt, wird von der Flut doch fortgeschwemmt. Die traf den Lärm der Welt, mein Ohr so Zeit, sie jagt so blind wie nie zuvor, so kalt, so schön. vielleicht morgen schon mit mir geschieht. Ob ich noch stehe oder ob mich der Sog hinunterzieht. Wie traf der Mann der Welt mein Ohr so? Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 261. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1923. Y con ayuda de Dios, es por la España. Los bravos hombres del pueblo. Sieg und Niederlage. Die Kriege nach dem Krieg. Francos Sieg im Spanischen Bürgerkrieg markiert den Beginn des Versuchs, die ökonomische Modernisierung Spaniens ohne die Begleitumstände der Moderne durchzusetzen, das heißt, ohne die Massendemokratie und den kulturellen Pluralismus, für den die Republik gestanden hatte. Mehr als 400.000 Spanier suchten Zuflucht im Exil. Manche von ihnen erreichten das relativ sichere Mexiko, andere gingen nach Nord- oder Südamerika. Tausende wurden jedoch direkt in den Strudel des Krieges und der Vernichtung in Europa hineingerissen. Die anderen Fronten des republikanischen Spanien. Ein einsamer Soldat, der die Flagge eines Landes trägt, das nicht sein Land ist, eines Landes, das alle Länder ist und nur dadurch existiert, dass dieser Soldat dessen abgeschaffte Flagge hochhebt. Er ist jung, zerlumpt, staubbedeckt und anonym. Unendlich klein in jenem flammenden Meer unendlichen Sandes, vorwärtsgehend, ohne genau zu wissen, wohin er geht, noch mit wem und warum er geht, ohne dass ihm das sehr wichtig wäre, solange es vorwärts ist. Vorwärts, vorwärts, immer vorwärts. Javier Cercas, Soldados de Salamina. Die republikanischen Soldaten und Zivilisten, die im Februar 1939 von Katalonien aus über die französische Grenze gingen, wurden von den dortigen Behörden sofort in Lager gesperrt, in denen es weder sanitäre Einrichtungen noch eine menschenwürdige Unterbringung gab. Da sie durch die Entbehrungen des Krieges ohnehin schon geschwächt waren, gingen viele der Lagerinsassen elend zugrunde. Neben den spanischen Republikanern waren in den Lagern auch Interbrigadisten interniert, die nicht mehr in ihre Heimatländer zurückkehren konnten. Wer irgend konnte, versuchte zu fliehen. Die Republikaner wie die Brigadisten, die als politische Flüchtlinge nach Frankreich gekommen waren, erwartete dort ein ebenso trostloses wie grausames Schicksal. Auch in Frankreich war die Volksfront inzwischen ebenso tot wie in Spanien, und die Regierung Daladier begegnete den Flüchtlingen mit Misstrauen und Ablehnung. Ja, sie unternahm sogar große Anstrengungen, um die spanischen Flüchtlinge zur freiwilligen Rückkehr in die Heimat zu bewegen, eine Option, für die sich bis März 1939 etwa 70.000 von ihnen entschieden. Nachdem die Behörden die Frauen und Kinder von den Männern getrennt hatten, wurden diese einige Monate später vor die Wahl gestellt. Sie konnten entweder in den Lagern bleiben oder sich für die sogenannten Bataillons de Marche, Bereitschaftsverbände der Fremdenlegion, verpflichten oder aber in die paramilitärischen Arbeitsbrigaden eintreten. Von den 60.000 Männern, die daraufhin die Lager verließen, während über 100.000 blieben, entschieden sich die meisten für die Arbeitsbrigaden, von denen wiederum die meisten zur Befestigung der Maginot-Linie nach Nordostfrankreich verlegt wurden. Im Mai-Juni 1940 kämpften deutsch-spanische Republikaner, die sich für die Arbeitsbrigaden entschieden hatten, gegen die nach Frankreich eindringenden Deutschen. Viele von ihnen verübten bereits auf dem Rückzug die ersten Sabotageakte gegen die Besatzungstruppen, standen also auf der Seite des Widerstands. Einige Republikaner gingen direkt in den Untergrund, andere schlossen sich ihnen später an, nach ihrer Flucht aus den Lagern, in denen sie erneut interniert gewesen waren. Allerdings wurde dies seit dem Winter 1940 sehr viel schwieriger. Viele republikanische Veteranen, aber auch zahlreiche Interbrigadisten, wurden nämlich zu diesem Zeitpunkt in die äußerst streng reglementierten Straflager Gurs und Vernet-d'Ariège verlegt. Einige von ihnen wurden sogar in nordafrikanische Konzentrationslager deportiert. Wieder andere kamen in Kriegsgefangenenlager Stalags, in denen die Nazis anfangs jene spanischen Republikaner festhielten, die in der französischen Armee gekämpft hatten. Spanische Häftlinge, die unter dem Vichy-Regime auch außerhalb der Internierungslager oder auf dem Land und in der Forstwirtschaft eingesetzt wurden, beteiligten sich schon bald aktiv an Sabotageakten. Die meisten republikanischen Flüchtlinge wurden durch die nackte Not des Überlebenskampfes in den Widerstand getrieben. Sie waren in der Gruppe der illegalen Zivilisten stark vertreten, wie ein Resistanceforscher dieser Außenseiter einmal genannt hat. Diese Menschen, die weder eingesperrt noch repatriiert werden wollten, lebten in ärmlichsten Verhältnissen am Rande der Gesellschaft und waren vor allem darauf bedacht, keinesfalls die Aufmerksamkeit der Vichy-Behörden oder der Besatzungsmacht auf sich zu ziehen. Um sich das Überleben wechselseitig zu erleichtern, schlossen sie sich zu Netzwerken zusammen, die allmählich den Charakter von Widerstandsgruppen annahmen. Die Unsicherheit ihres Flüchtlingsdaseins führte den Republikanern beständig vor Augen, dass sich eine klare Grenze zwischen nacktem Überleben und aktivem Widerstand gar nicht ziehen ließ. Diejenigen von ihnen, die sich für den aktiven Widerstand entschieden, handelten jedoch häufig in dem deutlichen Bewusstsein, dass die Verteidigung der republikanischen Tradition Frankreichs eine Fortsetzung des kollektiven Kampfes war, den sie im Februar 1939 in Spanien gezwungenermaßen hatten einstellen müssen. Die Anfänge der nach dem mediterranen Buschwald, in dem die Partisanen sich versteckt hielten, auch als Maquis bezeichneten französischen Widerstandsbewegung, gründeten also 1941 in Südwestfrankreich auf den militärischen Erfahrungen und Fähigkeiten der republikanischen Veteranen. Diese kannten sich in den Techniken von Sabotageakten aus. Sie wussten beispielsweise, wie man aus Schrott Bomben bastelt, wie man einen Hinterhalt legt oder einen Zug ohne Sprengstoff zum Entgleisen bringt. Auch zahlreiche Frauen waren an dem Kampf beteiligt und übernahmen häufig ebenso wichtige wie riskante Verbindungsaufgaben. Die Republikaner waren überdies in den im Untergrund tätigen Netzwerken vertreten, die die alliierte Gegenspionage mit Informationen versorgten und zwischen Frankreich und Spanien Fluchtwege offen hielten. Sie schleusten beispielsweise alliierte Einsatzkräfte, aber auch gefährdete Zivilisten aus Frankreich heraus und brachten umgekehrt alliierte Agenten und republikanische Flüchtlinge, denen im Franco-Regime Inhaftierung oder Schlimmeres drohte, in Frankreich in Sicherheit. Zum Kreis der als Verbindungsleute tätigen Frauen gehörte auch Neus Català, die Tochter eines kleinen Landpächters aus Tarragona, die Mitglied der Kommunistischen Partei Kataloniens war. Im Februar 1944 wurde sie zusammen mit zahlreichen französischen Widerstandskämpferinnen sowie 27 weiteren spanischen Republikanerinnen nach Ravensbrück deportiert. Dies war der größte Frauentransport, der jemals Frankreich verließ. Català überlebte das Konzentrationslager und sammelte nach dem Krieg Zeugenaussagen und Erinnerungen anderer deportierter republikanischer Widerstandskämpferinnen. Allerdings sollte es noch einmal 40 Jahre, das heißt bis zum Ende des Frankismus dauern, bevor ihr Buch auch in Spanien erscheinen konnte. Seit Ende 1942 erhob sich gegen die deutsche Besatzung und insbesondere gegen das Nazisystem der Zwangsarbeit überall in Europa breiter Widerstand. Dabei kämpften spanische Republikaner in den diversen Gruppen der erstarkenden französischen Résistance, die sich inzwischen in Stadt und Land organisiert hatten. Die spanischen Widerstandskämpfer bedienten sich in Frankreich derselben irregulären Kriegstaktiken wie ihre in Spanien zurückgebliebenen Kameraden, die im Untergrund als findige Guerillakämpfer gegen Francos Sicherheitskräfte operierten. Auch die republikanischen Maquisards, die entweder aus eigenem Antrieb oder aus der Not heraus in Spanien geblieben waren, sahen ihren Kampf gegen das Franco-Regime als Teil jenes Widerstands, der sich seit 1943 in ganz Europa gegen die gewaltsamen rassistischen, ethnischen und sozialen Klassifizierungen durch die Nationalsozialisten und ihre Kollaborateure erhob. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 261. Eine Niemandslandproduktion 2023. Literaturhinweis: Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch Der Spanische Bürgerkrieg von Helen Graham, übersetzt von Susanne Lenz. Titel der englischen Originalausgabe: Helen Graham, The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, Oxford, New York, 2005. Die deutsche Ausgabe ist 2008 im Philipp Reclam Verlag Stuttgart erschienen. No pasarán. Pasaremos. Du wolltest Rock und ich Stan Getz. Wir hörten Cats. Du wolltest Gottschalk, ich wollte Sport. Wir guckten Tatort, du wolltest Disco und ich ins Kino. Wir landeten im Spielcasino. Du wolltest Malediven, ich wollte mal allein. Wir blieben heim. Und das Geheimnis unseres Glücks sind keine Kniffe, keine Tricks. Man muss halt nur zu leben wissen, mit Kompromissen. Vollkommenes Glück hält ewig an, nur wenn man drauf verzichten kann. Man muss halt gut zu leben wissen, mit Kompromissen. Ich wollte ein Flitzer, du Karawan. Jetzt fahren wir Bahn. Du wolltest nach Hamburg, ich nach Berlin. Es wurde Schwerin. Du wolltest Kinder, ich sah keinen Grund. Kam ein Hund, du wolltest ihn, er wollte nicht. Jetzt hast du mich und das Geheimnis unseres Glücks sind keine Kniffe, keine Tricks. Man muss halt nur zu leben wissen, mit Kompromissen. Vollkommenes Glück hält ewig an, nur wenn man drauf verzichten kann. Man muss halt gut zu leben wissen, mit Kompromissen. Tricks. Man muss halt nur zu leben wissen, mit Kompromissen. Vollkommenes Glück hält ewig an, nur wenn man drauf verzichtet. verzichten kann. Man muss halt gut zu leben wissen, mit Kompromissen. Historische Schaltkreise 16, dritter Teil. Die scheiß Ukrainer haben sich die teuren Leopardpanzer von den Russen unterm Arsch wegschießen lassen. Was ist denn da los? Wir geben den Arschlöchern unsere teuersten Waffen und sie sind in Monaten keine 5 Meter weitergekommen. Am besten, wir schicken unsere Jungs direkt rein. Hilfe zur Selbsthilfe. Wir liefern ihnen Panzerfabriken. Berlin. Im vergangenen März hatte der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall angekündigt, dass er über den Bau einer Panzerfabrik für rund 200 Millionen Euro auf ukrainischem Boden verhandelt. So könnten jährlich bis zu 400 Kampfpanzer vom Typ Panther in dem von Russland angegriffenen Land produziert werden. Nun steht der Zeitplan fest. In den nächsten 2 bis 3 Monaten werden wir die erste Werkstatt in der Ukraine, im westlichen Teil der Ukraine, eröffnen, in der sie ihre Fahrzeuge selber warten können, sagte Rheinmetall-CEO Armin Pappberger dem CNN in einem exklusiven Interview. Ukrainer müssen sich selbst helfen, wenn sie in den nächsten 10 oder 20 Jahren immer darauf warten müssen, dass Europäer oder Amerikaner ihnen helfen. Das ist nicht möglich, fügte er hinzu. Pappberger erklärte, dass Fabrikarbeiter in der Anlage Fuchs Panzerwagen bauen und reparieren würden. Die Ukraine brauche 600 bis 800 Panzer für einen Sieg gegen Russland, betonte Pappberger im März in einem Interview mit der Rheinischen Post. Damit diese Menge zusammenkomme, müsse der Bau neuer Panzer schnell starten. Selbst wenn Deutschland alle zur Verfügung stehenden 300 Leopard 2 Panzer der Bundeswehr abgäbe, wären das deutlich zu wenige. Rheinmetall stellt nach bisherigem Stand rund 250 Panzer im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zur Verfügung. Die Arbeiten liefen auf Hochtouren. Wir haben bereits über 40 Schützenpanzer Marder einsatzfähig gemacht. Bis zum Jahresende werden es rund 100 sein. Von 50 Leopard 2 A4 sind rund 30 Panzer fertig. Hinzu kommen rund 100 Leopard 1 älterer Bauart, von denen wir aus heutiger Sicht 88 wieder nutzbar machen können. Pappberger erwartet, dass der Krieg wahrscheinlich noch Jahre dauern wird. Die westlichen Alliierten schicken zwar genügend Waffen dahin, damit die Ukraine sich verteidigen kann, aber die Ukrainer haben heute nicht genügend Ausrüstung, um ihr Territorium ganz zurückzuerobern. Russland habe gleichzeitig zwar nicht so hohe Ressourcen wie der Westen als Ganzes, sagte der Rheinmetall-Chef. Er könne aber nicht erkennen, dass die Führung rund um Putin Abstriche von ihrem aggressiven Kurs gegenüber der Ukraine macht. Ja, so werden Konzernchefs der Rüstungskonzerne zu Politikern und gestalten aktiv den europäischen Rahmen bis zum Atomkrieg und bis zum Weltuntergang. Das große Problem ist eigentlich die Masse an Minen, die von den Russen in den vergangenen Monaten verlegt worden sind. Wir reden hier nicht über einige hundert Meter, wo man in der NATO oder in Deutschland davon ausgehen würde, dass man die räumen muss durch Pioniere. Wir sehen hier Bilder vom Beginn der Offensive der Ukrainer, wo dann auch die westlichen Kampfpanzer in diesen Ehrlichkeiten stecken Beziehungen. Und mit Artillerie und Kampfhubschraubern geschossen werden können. Die Minenfelder sind das große Problem. Wir sehen hier ein relativ modernes System der Russen, ein Raketenminenwerfer. In diesen Raketen befinden sich Panzerabwehrminen, die auf größere Entfernungen abgefeuert und so sozusagen verlegt werden können. Und selbst wenn die ukrainischen Pioniere Schneisen in die Minenfelder gearbeitet haben, dann können die Russen mit diesem System sehr schnell wieder diese Minen und diese Schneisen mit neuen Antipanzerminen belegen und so dafür sorgen, dass die Bewegungsfreiheit von schweren Kampfpanzern und Schützenpanzern bis der Ukraine eingeschränkt wird. Bis zum Weltuntergang. Man kann da 2x25 Raketen praktisch in wenigen Sekunden verschießen. Also über wahnsinnig viele Antipanzerminen, die damit verlegt werden können. Alles, was wir brauchen, ist eine Einladung. Sie verstehen, dass es schwierig sein könnte, die einheitliche Unterstützung aller Bündnispartner zu bekommen. Das ist für die Ukrainer extrem schwierig. Kann praktisch über Geräusche und Vibrationen gegnerische Panzer detektieren, bis auf eine Entfernung von 50 Metern, wenn die herankommt. Und dann wird praktisch eine Ladung nach oben katapultiert. Und diese Ladung stürzt sich dann auf den Kampfpanzer. Und Kampfpanzer sind vor allem an oben am geringsten gepanzert, also verwundbar. Und so sind dann auch die westlichen Kampfpanzer ständig in der Gefahr, durch so eine Mine zerstört zu werden. Jetzt Roland Carter, Generalleutnant AD. Wir wollen sprechen über dieses Waffenpaket, das Deutschland jetzt der Ukraine versprochen hat. Und wir schauen mal rein, was da alles drin ist. Jede Menge jedenfalls. Immerhin für 700 Millionen Euro wird da geliefert. Zum einen sind das zwei Patriot-Startgeräte, 40 Schützenpanzer Marder, 25 Kampfpanzer Leopard, 5 Bergepanzer, 20.000 Geschosse, Artillerie, Munition und dann noch ein Sanitätsdienstpaket. Wie wichtig ist all das für die Ukraine? Ich glaube, das ist sehr wichtig, denn wir sehen ja, aufgrund dieses Stellungskrieges, gerade im Bereich Saporischschja, aber auch im Bachmut, muss man sagen, dass auf beiden Seiten es nicht so richtig vorwärts geht und vor allen Dingen, dass auf beiden Seiten die materiellen, aber vor allen Dingen auch die personellen Verluste hoch sind. Insofern ist dieses Paket ein guter Mix nach meiner Auffassung für die Menschen. Ich habe das schon selber erleben dürfen, die Sanitätsdienste, die Versorgung eines deutschen Feldlazaretts, was Besseres kann es wahrlich nicht geben. Und die Soldaten müssen halt eben wissen, egal wann was passiert, egal was passiert, wir werden medizinisch bestmöglich vertraut, das passiert mit diesem Lazarett. Schützenpanzer anbelangt, ja, das sind ja die Waffen, die jetzt wohl zurzeit an erster Front sind. Da sind viele Schäden. Wir hören, der Instandsetzungspunkt in Polen arbeitet leider noch nicht so wirklich. Also es ist zwingend erforderlich, gerade diese Waffensysteme nachzuliefern. Wobei jedem klar sein muss, der Leopard 1A5 hat nicht die Qualität wie der Leopard 2. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP betont, dass der Ukraine auf dem NATO-Gipfel viel geboten werden könne. In Kiew sagte Nauseda, die Ukraine wird Mitglied der NATO werden. Litauen unterstützt die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO. In Vilnius muss klar gesagt werden, dass die Ukraine Teil der transatlantischen Sicherheitsarchitektur ist. Ich möchte Ihre Meinung geben. On what's happening now in Ukraine, because the Biden administration has announced they're sending cluster bombs to Ukraine. The move is highly controversial. In fact, Biden's own White House once said that using these kinds of bombs would be considered a war crime. Watch. There are reports of illegal cluster bombs and vacuum bombs being used by the Russians. If that's true, what is the next step of this administration? And is there a red line for how much violence will be tolerated against civilians in this manner that's illegal and potentially a war crime? It is leaking. I don't have any confirmation. escalation of that. We've seen the reports. If that were true, it would potentially be a war crime. So it was a war crime for Vladimir Putin, but it's okay for us to send it to the Ukrainians in escalation. This is exactly what I'm talking about, Pete. Their hypocrisy of you know, rules that apply to others but not for them, making decisions based on their own selfish desire for more power, their political interests. You know, the cold callousness of this decision by the Biden administration today reminds me of what then Secretary of State Madeleine Albright said when she was asked about whether the price was worth it when the U.S. sanctions against Iraq killed over 500,000 children. And her response was, yes, we think the price was worth it. They're willing to do whatever it takes to get what they want, believing that the end justifies the means, even though this decision today all but guarantees that for decades to come, American-made cluster bombs will be the cause of Ukrainian casualties and children losing limbs long after this Russia-Ukraine war has finished. Привет всем из Киева, слушателям программы «Немсленд», «Контрабанда» на волнах 91.4 «Барселона». Seele dunklem Raum sind dein Bild und Werk, dein Eigen, sind dein Traum. Geh am Tag durch Stadt und Gassen. Schau in Wolken, in Gesichter, und du wirst verwundert fassen, sie sind dein, du bist ihr Dichter. Alles, was vor deinen Sinnen hundertfältig lebt und gaukelt, ist ja dein, ist in dir innen, Traum, den deine Seele schaukelt. Durch dich selber ewig schreitend, bald beschränkend dich, bald weitend, bist du Redender und Hörer. Bist du Schöpfer und Zerstörer. Zauberkräfte. Längst vergessene spinnen heiligen Betrug. Und die Welt, die Unermessene, lebt von deinem Atemzug. An dieser Stelle fremde Podcasts, ein Audio zum Thema Hintergrundwissen über die Rentenreform, die sogenannte Rentenreform in Frankreich, übernommen von Le Monde Diplomatique. Vielen Dank. Kampf um Lebenszeit von Sabine Jainski. Während in Frankreich seit Wochen massiv gestreikt und demonstriert wird, wundern sich viele Deutsche, warum so viel Aufregung um die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre, wenn wir doch bis 67 arbeiten müssen. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. 62 Jahre ist das frühestmögliche Alter, um in Frankreich in den vorgezogenen Ruhestand zu gehen. Dafür muss man allerdings schon jetzt 41,5 Jahre, nach der Reform 43 Jahre, in die Rentenversicherung eingezahlt haben. In Deutschland und der Schweiz gibt es die Frührente mit 63, in Deutschland bereits ab 35 Beitragsjahren, abschlagsfrei für alle bis Jahrgang 1953. Erst danach steigt das Alter schrittweise auf 67. Ab 45 Versicherungsjahren darf jede und jeder ohne Abschläge früher in Rente gehen. Das reguläre Renteneintrittsalter, mit dem jede und jeder unabhängig von der Zahl der Beitragsjahre seine Rente abschlagsfrei ausgezahlt bekommt, beträgt in Frankreich schon jetzt 67 Jahre. In Deutschland gilt diese Altersgrenze erst für diejenigen, die ab 2031 in Rente gehen. In der Schweiz liegt es bei 65 Jahren. Im Augenblick gehen die Deutschen und die Schweizer laut dem EU Aging Report bzw. der OECD im Schnitt mit 64,6 Jahren in Rente, die FranzösInnen mit 62,3 Jahren. Ein wichtiger Kritikpunkt in der aktuellen französischen Rentenreform ist die Ungerechtigkeit der neuen Altersgrenze. Denn je nach Tätigkeit haben Menschen eine sehr unterschiedliche Lebenserwartung. Hochdotierte Führungskräfte leben in Frankreich 13 Jahre länger als Geringstverdiener. In Deutschland beträgt diese Differenz bei den Männern knapp 9 Jahre, bei den Frauen fällt der Abstand in beiden Ländern geringer aus. Insgesamt verteidigen die FranzösInnen ihr Modell des Wohlfahrtsstaats, das in den 1940er Jahren gemeinsam von allen politischen Parteien im Nationalen Widerstandsrat konzipiert und beschlossen wurde. Präsident François Mitterrand sprach bei seinem Regierungsantritt 1980 vom Kampf um Lebenszeit. In Deutschland ist diese soziale Errungenschaft, den Lebensabend frei von Not und Sorge zu erleben, wie es die CDU vor der Rentenreform 1957 formulierte, seit den Reformen der 2000er Jahre in Gefahr. Die gesetzliche Rente sichert offiziell nicht mehr den Lebensstandard der Arbeitnehmenden, sie sollen zusätzlich privat vorsorgen. Doch 30% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben weder eine Betriebs- noch eine Riester-Rente. Die Folge: ein Fünftel der deutschen RentnerInnen sind armutsgefährdet. Besonders prekär ist die Lage der Frauen, denn im Rentenalter addieren sich Lohnlücken und Auszeiten für Pflege und Erziehung zu einer gewaltigen Rentenlücke auf. Die Grundrente in Deutschland erfüllt ihren Zweck kaum. Nur wenige Mütter oder Geringverdienende bekommen die nötigen 33 Versicherungsjahre zusammen. Die grundsätzliche Frage aller Rentenreformen lautet: wie viel sind uns in einer alternden Gesellschaft die alten Menschen wirklich wert? In Frankreich, wie auch in Österreich, ist man durchaus bereit, mehr für die Älteren auszugeben, weil diese umgekehrt auch viel zurückgeben, sei es individuell durch Betreuung der Enkelkinder und Ehrenamt oder durch Konsum und Steuern an den Staat. Frankreich und Österreich zahlen im Schnitt 70% höhere Bruttorenten als Deutschland. Deshalb sind die Rentenbeiträge, insbesondere der Arbeitgeber in Frankreich, deutlich höher und der Staat gibt 14% des Bruttoinlandsprodukts für die Altersversorgung aus. In Deutschland sind es dagegen nur 10%, ähnlich wie in der Schweiz, aber hier sind Betriebsrenten Pflicht. Die Folgen dieses Sparkurses werden in den nächsten Jahren deutlich sichtbar werden. Mir die so anguck, Marlene, diesen ganzen Verein, die wirken alle so müde, weißt du, die wollten längst nach Hause gehen, die wollten längst wo sein. Ich war zu lange wach, Marlene, leise einmal eins. Dein Herz ist grad mal fünf und meins kaputt. Hab gelogen, Liebe lügt zurück. Ich wollte wieder zu viel, Marlene, und du hast Pflaster dabei. Bei dir geht's mir besser, bei dir bin ich sicher. Ich gehe nicht mehr weg, nur noch für die Pause. Du wärst mir die Denn sie zum Trocknen, du bist hier das Gute, du bist hier das Gute. Komm, wir klären in den Krieg, Marlene, den kompletten Verein. Die werden immer gieriger, die machen vor nichts Halt. Ich hab denen alles geglaubt, Marlene, die können Gedanken klauen. Bei dir bin ich sicher, bei dir bin ich sicher. Ich gehe nicht mehr weg, nur noch für die Pause. Du wäschst mir die Birne, ich häng sie zum Trocknen. Du bist hier das Gute. Kein Kompetenzgerangel, Käse hat's immer Löcher. Du schmeißt mir den Laden, biegst mich wieder gerade. Du bist hier das Gute, du bist hier das Gute, Marlene. Du bist hier das Gute. Alles geglaubt, Marlene. Es ist gut, dass du da bist. Denn du bist ja das Gute. Die können Gedanken klauen. Und es ist gut, dass du da bist. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 17. bis zum 31. Juli 2023. Geschäft mit dem Tod. Weiterer Milliardendeal für Rheinmetall. Die Bundeswehr und die niederländischen Streitkräfte bestellen Luftlandefahrzeuge beim Rüstungskonzern. Das beste Jahr im Auftragseingang ever, so Armin Pappberger. Geht weiter, die Kriegskassen klingeln bei Rheinmetall. Wie der Düsseldorfer Kriegswaffenproduzent am Montag mitteilte, haben die Bundeswehr und die niederländische Kriegsmacht, das sind die niederländischen Streitkräfte, bis zu 3058 sogenannte Luftlandeplattformen vom Typ Caracal bestellt. Der mehrjährige Rahmenvertrag mit einem Volumen von 1,9 Milliarden Euro sieht die Lieferung von 2054 Fahrzeugen für die Bundeswehr und 1004 für die niederländische Armee vor. Die Beschaffung der Bundeswehr erfolgt über das Zeitenwende-Sondervermögen der Ampelkoalition. Das Kampffahrzeug Caracal entstammt einer Zusammenarbeit von Rheinmetall mit dem Autobauer Mercedes-Benz und der Armored Car Systems GmbH aus Bayern. Das Fahrzeug basiere auf der neuen militärischen Produktionsreihe der Mercedes G-Klasse, teilte der Rüstungskonzern am Montag mit. Die Auslieferung erster Erprobungsmuster ist demnach ab Frühjahr 2004 geplant. Die Serienauslieferung sei für Anfang 2025 vorgesehen. Die planen also auf lange Sicht. Die Beschaffung der Waffensysteme erfolge vor dem Hintergrund der angespannten Sicherheitslage und dem Fokus auf dringend benötigte Kapazitäten zur Landes- und Bündnisverteidigung, hieß es bei Rheinmetall weiter. Die Rüstungsschmiede erwarte im Bereich solcher Fahrzeugsysteme zudem ein zusätzliches Wachstumsfeld. Der Konzern darf sich bei zunehmender Kriegsbesoffenheit des Westens wohl auf weitere Auftragseingänge der transatlantischen Partnerstaaten freuen. 2022 hatte die Rüstungsschmiede bei den Aufträgen bereits um 18% auf ein Volumen von 5,6 Milliarden Euro zugelegt. Der Aktienkurs hat sich im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt. Konzernchef Pappberger wünscht sich für das laufende Jahr eine Gewinnmarge von 12%. Bis 2025 will Rheinmetall seinen Umsatz auf 11 Milliarden Euro steigern. Eine friedlichere Entwicklung des Weltgeschehens käme dem Unternehmen nicht zu Pass. Man peilt die Fertigung von Rumpfteilen des F-35-Atombombers im nordrhein-westfälischen Weeze an, teilte der Kriegskonzern vergangene Woche mit. Zum weiteren Geschehen an der Ostfront und den immer tieferen Hineingeraten in den Kriegssumpf in der Ukraine schreibt Herr Mark Bebenroth in der Jungen Welt folgenden Kommentar. Die Frage ist, wann ist man eigentlich Kriegspartei? Wissenschaftliche Dienste des Bundestages legen Ausarbeitung zum Status der NATO-Länder als Konfliktpartei im Ukraine-Krieg vor. Man möchte meinen, das wäre klar geregelt. Die Unterstützung der Ukraine durch die NATO-Staaten mit Kriegsgerät, Ausrüstung, Geld und Training auf deren Gebiet macht diese nicht automatisch zur Konfliktpartei, sondern müsse nach unterschiedlichen Kriterien beurteilt werden. Das geht aus einer aktuellen Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages zur Frage, wann wird ein Staat zur Konfliktpartei hervor. Die rechtliche Aufgabe besteht demnach darin, den Status als Konfliktpartei aus verschiedenen Blickwinkeln heraus zu betrachten, heißt es in dem 34-seitigen Dokument, das die linke Abgeordnete Sevin Dagdelen in Auftrag gegeben hatte. Die Frage sei weder in den Genfer Konventionen geregelt, noch sei sie Gegenstand eines anderen speziellen völkerrechtlichen Vertrages, ist dort zu lesen. Es fehle nicht nur an einem völkerrechtlich verbindlichen und womöglich gerichtlich bestätigten Kriterienkatalog. Die rechtliche verbindliche Klärung des Konfliktparteistatus sei in Zweifelsfällen nicht einmal Teil der Aufgaben des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen oder des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes. Die Frage könne zunächst ohnehin von den beteiligten Akteuren unterschiedlich bewertet werden. Formeln wie wer lediglich Waffen liefert, wird nicht zur Konfliktpartei, würden jedoch die rechtlich komplexen Debatten verkürzen und die Rechtslage nur ungenau abbilden. Auch die Tatsache, dass Berlin und Kiew in Russland einen gemeinsamen Feind sehen, reiche noch nicht aus, was die Äußerung von Außenministerin Annalena Baerbock, Bündnis 90 Die Grünen, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland, vom 24. Januar dieses Jahres in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats relativiere, so das Papier. Mit den juristischen Grauzonen würden sich die Politiker und Militärs, die den sicherheitspolitischen Handlungsspielraum für Waffenlieferungen an die Ukraine nur ungern völkerrechtlich verengt sehen wollen, allerdings eher arrangieren können, heißt es in dem Dokument. Entscheidend seien letztlich zwei Schwellen, die ein Unterstützung leistender Staat überschreiten müsse, um als Kriegs- oder Konfliktpartei zu gelten. Die zwischen Unterstützung und eigener Konfliktteilnahme und zwischen Unterstützung und Gewaltanwendung. In der wissenschaftlichen Literatur würden unterschiedliche Antworten diskutiert. So könne mitunter der Begriff der Teilnahme an Feindseligkeiten neben der unmittelbaren Anwendung militärischer Gewalt unter Umständen auch Vorbereitungs- und Unterstützungshandlungen zugunsten einer Konfliktpartei umfassen. Aus dem Papier geht hervor, dass es vor allem darauf ankommt, ob beispielsweise die BRD oder die USA der Ukraine nur militärische Informationen über das Schlachtfeld oder russische Truppen geben oder ob sie direkt mögliche Angriffsziele identifizieren oder gar Vorgaben machen, wie militärisch zu handeln sei. Diese Unterscheidung zwischen generell kriegsfördernden Aktivitäten, wie die Bereitstellung finanzieller oder logistischer Mittel, und einer Unterstützung, die das Handeln des Unterstützerstaates und die Kriegsführung der Konfliktpartei als gemeinsame kollektive Austragung von Feindseligkeiten erscheinen lassen. Die wissenschaftlichen Dienste halten fest, je größer der Impact ist, desto eher erscheint die Unterstützung als Form indirekter Gewaltanwendung. Eine in der Ausarbeitung zitierte Einschätzung von Christian Schaller von der regierungsnahen Stiftung Wissenschaft und Politik verdeutlicht, dass man sich dieser Schwelle weiter nähert, nämlich der Schwelle zur Konfliktpartei zu werden. Die Schlagkraft der ukrainischen Streitkräfte hänge wesentlich vom dauerhaften Waffennachschub aus dem Ausland ab. Auch sei die Ausbildung von Truppen in Partnerländern von essentieller Bedeutung für den Erfolg der Truppen auf dem Schlachtfeld. Man müsse auch davon ausgehen, dass westliche Staaten durch die Bereitstellung wachsender Mengen an schlagkräftigen Waffensystemen immer mehr Einfluss auf den Kriegsverlauf nehmen und nehmen wollen. Die linke Abgeordnete Sevin Dagdelen kommt daher zu der Schlussfolgerung, dass Deutschland mit den NATO-Verbündeten inzwischen Kriegspartei sei. Das folge aus den massiven Waffenlieferungen an Kiew sowie den militärischen Ausbildungsprogrammen und kontinuierlichen nachrichtendienstlichen Informationen, wie die Fraktionssprecherin für internationale Politik am Montag gegenüber Junge Welt erklärte. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Während die Milliarden in die Rüstung fließen, geht es den Rentnern, besonders in Ostdeutschland, nicht sehr gut. Berlin. Zwischen den Bundesländern gibt es deutliche Unterschiede bei den Bruttoaltersrenten. Aus dem am Montag veröffentlichten Rentenatlas der Deutschen Rentenversicherung Bund geht hervor, dass die durchschnittliche Bruttoaltersrente bei Männern und Frauen zusammengenommen mit 1.677 Euro im Saarland am höchsten ist, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 1.664 Euro. Schlusslichter sind die ostdeutschen Bundesländer. In den Bundesländern Brandenburg 1.486 Euro, Sachsen 1.445, Mecklenburg-Vorpommern 1.443, Sachsen-Anhalt 1.434 und Thüringen 1.427 Euro ist die durchschnittliche Bruttoaltersrente demnach am geringsten. Russophobie. Es geht um eine Anklage nach einem versuchten Anschlag auf ein Wohngebäude Berlin. Nach einem versuchten Brandanschlag auf ein Gebäude der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti in Berlin im April 2022 hat die Berliner Generalstaatsanwaltschaft einen 55-Jährigen angeklagt. Dem Mann werde ein versuchtes Tötungsdelikt und versuchte schwere Brandstiftung vorgeworfen, teilte ein Sprecher am Montag mit. Er sei bereits am 14. Dezember 2022 verhaftet worden. Bis dahin habe er unter anderem ein Protestcamp vor der russischen Botschaft betrieben. Der Mann soll einen Brandsatz in dem Kellerschacht eines Mehrfamilienhauses, das von Mitarbeitern der Nachrichtenagentur bewohnt wurde, angebracht haben. BAföG-Kürzungen in Deutschland, Berlin. Die geplante Haushaltskürzung bei den Mitteln für das BAföG hat beim Studentenwerk heftige Kritik ausgelöst. Die Bundesregierung lässt das BAföG ausbluten, sagte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks Matthias Anbuhl der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten in den Montagsausgaben. Die Regierung solle die geplanten Haushaltskürzungen beim BAföG dringend zurücknehmen, forderte er. Das BAföG reicht zum Leben nicht mehr aus, kritisierte Anbuhl. Der Grund dafür sei, dass es über viele Jahre nur unzureichend erhöht worden sei. Es gab zahlreiche Nullrunden. Damit ist das BAföG längst strukturell zu niedrig angesetzt, sagte er. Die Gefahr sei groß, dass immer mehr Kinder aus ärmeren Familien sich gegen ein Studium entschieden, warnte er. Thema Rechtsruck in Deutschland. Ein im Internet verbreitetes Video mit dem Sonneberger Landrat Robert Sesselmann von der AfD sorgt für Aufsehen. In dem Clip ist Sesselmann zu sehen, wie er an einer Grundschule in Mengersgereuth, Hämmern, eine Ansprache hält und dabei auch über die Landtagswahl 2024 spricht. Wenn Sie mit der bisherigen Politik, die vor Ort betrieben worden ist, nicht einverstanden sind, dann haben Sie die Möglichkeit, ein Kreuz an einer bestimmten oder an einer richtigen Stelle zu machen, sagt Sesselmann in dem Video. Laut Thüringer Schulgesetz ist Werbung für politische Parteien an Schulen verboten. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter von Die Linke sagte, dieser Einstand bestätige alle Befürchtungen. Thema unsere Meere und Raubbau in der Tiefsee. Kingston. Wichtige Gespräche zum Umgang mit dem Tiefseebergbau nach Verstreichen einer Frist haben bei der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA begonnen. Die zweiwöchige Sitzung des ISA-Rats ging am Montag am Sitz der Behörde in der jamaikischen Hauptstadt Kingston los, wie per Livestream zu sehen war. Erstmals können nun Anträge, Rohstoffe zu kommerziellen Zwecken am Boden internationale Gewässer abzubauen, bei der ISA gestellt werden oder ISA in amerikanischem Englisch, wie ich gerade gesagt habe. Bei der Sitzung wird zu klären sein, wie ohne geltende Regeln über die Anträge entschieden werden soll. Am Sonntag war die Frist verstrichen, den Tiefseebergbau zu regulieren. Von einer Einigung auf ein Regelwerk schienen die 36 Mitgliedstaaten des ISA-Rats angesichts komplizierter Detailfragen zuletzt noch weit entfernt. Als Sponsor eines Tochterunternehmens des kanadischen Konzerns The Metals Company hatte der Pazifikstaat Nauru 2021 angekündigt, einen Antrag auf Tiefseebergbau zu stellen und damit nach einer Klausel des UN-Seerechtsübereinkommens die Zweijahresfrist ausgelöst. Konkret geht es um den Abbau von Manganknollen auf dem Meeresboden im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii in der Clarion-Clipperton-Zone CCZ. Die Knollen enthalten Rohstoffe, die in der Herstellung von Batterien, etwa für Elektroautos, verwendet werden können. Studien stellen ihre Notwendigkeit für die Energiewende allerdings in Frage. Erst Ende Mai registrierten Forscher in der Tiefsee der CCZ rund 5000 bisher unbekannte Arten. Angesichts verschiedener möglicher Schäden am Meeresökosystem fordern viele Experten und einige Staaten, darunter Deutschland, keinen Tiefseebergbau zuzulassen, bis die potenziellen Folgen besser erforscht worden sind. Manche Länder wollen aber vorbrechen. In Norwegens Parlament soll demnächst ein Regierungsvorschlag diskutiert werden, eine Fläche der eigenen Gewässer fast von der Größe Italiens zu nutzen, um Rohstoffe für die Energiewende zu gewinnen. Niemandsland, 91 FM, Summer in the City, Barcelona, Contrabanda FM, yeah! Die Flüchtlingstragödien auf den Meeren nach Europa reißen nicht ab. Mittelmeer und Atlantik sind Katastrophenzonen für Flüchtlinge. Madrid. Bei der Suche nach 3 im Atlantik verschollenen Booten wurde eines derselben möglicherweise von einem spanischen Rettungsflugzeug gesichtet, wie DPA am Montagmittag meldete. 2 Schiffe seien unterwegs zum Zielort. Zuvor hatte die spanische Hilfsorganisation Grenzgänger am Sonntag mitgeteilt, dass es von 3 Booten, die in der letzten Juniwoche in Senegal mit insgesamt mehr als 300 Schutzsuchenden an Bord in Richtung Kanarische Inseln aufgebrochen seien, keine Spur gebe. Der Hafen von Cafuntine, wo eines der Boote gestartet sei, befindet sich 1700 Kilometer von den Kanaren entfernt. Nach UN-Angaben sind auf den zu Spanien gehörenden Inseln in der ersten Jahreshälfte 7278 Geflohene angekommen. Die Organisation Grenzgänger spricht von 778 Menschen, die in der gleichen Zeit nachweislich bei der Überfahrt ums Leben gekommen seien. Thema Kriegskurs in Europa, Kiew. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat die Bundesregierung zur Aufgabe ihrer Ablehnung eines schnellen NATO-Beitritts seines Landes aufgefordert. Ich rufe die deutsche Regierung auf, diese Fehler von Merkel aus dem Jahr 2008 nicht zu wiederholen, sagte der Diplomat am Montag in einem Interview der ARD-Tagesthemen. Es gebe bereits jetzt eine große Mehrheit von NATO-Mitgliedern, die eine schnellere Aufnahme der Ukraine unterstützten. Beim Gipfel der Militärallianz 2008 in Bukarest hatten Deutschland und Frankreich sich gegen eine Mitgliedschaft der Ukraine ausgesprochen. Dennoch wurde dem Land eine Beitrittsperspektive in Aussicht gestellt. Wenn man die nun in die NATO nimmt, ist natürlich die NATO automatisch im Krieg mit Russland und müsste dann Russland bombardieren. Ob das alles so einfach sein wird? Wie die Herrschaften sich das vorstellen, Rheinmetall würde sich natürlich freuen. Aber die Menschen? Bleiben wir beim Thema Ostfront, bleiben wir beim Thema Russlands Angriffskrieg, wie die NATO immer sagt, wie das in den westlichen Medien immer betont wird, Russlands Angriffskrieg, Russland nennt das Verteidigungskrieg gegen den faschistischen Ansturm der ukrainischen Neonazis. Russland, es gibt ein Treffen Putins mit Prigozhin. Moskau, die russische Regierung hat Berichte über ein Treffen von Präsident Wladimir Putin mit dem Chef der Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigozhin, bestätigt. In der Tat hatte der Präsident ein solches Treffen. Er hat dazu 35 Leute eingeladen, alle Kommandeure von Einheiten und die Führung des Unternehmens, darunter Prigozhin selbst, sagte Pressesprecher Dmitri Peskov am Montag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Die Aussprache habe 3 Stunden gedauert und bereits am 29. Juni stattgefunden. Wir erinnern, die Wagner-Truppe hatte einen Aufstand gegen die russische Regierung begonnen und nach 24 Stunden wieder abgebrochen. Nicht nur an der Ostfront in Europa gibt es kriegsähnliche Spannungszustände bzw. Kriege. Pyongyang, die Demokratische Volksrepublik Korea, hat den Zwischenstopp eines US-amerikanischen Atom-U-Bootes in Südkorea verurteilt und indirekt mit dem Abschuss US-amerikanischer Aufklärungsflugzeuge gedroht. Die Entsendung sei eine nukleare Erpressung und schaffe eine Situation, die einen Atomkonflikt realistischer werden lasse, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Im April hatten sich der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol und US-Präsident Joseph Biden auf eine engere militärische Zusammenarbeit geeinigt. Der USS Michigan war im Juni im Rahmen einer Übung in den Hafen von Busan in Südkorea eingelaufen, fuhr aber später nach Japan weiter. Thema Wirtschaft in der Europäischen Gemeinschaft, Frankfurt am Main. Die Wirtschaftsstimmung im Euro-Rahmen hat sich im Juli erneut verschlechtert. Der vom Umfrageinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sank um 5,5 Punkte auf minus 22,5 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Es ist der dritte Rückgang in Folge. Nicht nur der Gesamtindex, auch die Bewertung der aktuellen Lage und der zukünftigen Entwicklung wurden schlechter. Die Konjunktur der Eurozone bleibe im Rezessionsmodus, kommentierte Zentix die Umfrageergebnisse. Besonders dramatisch sei die Lage in der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland. Da findet nämlich gerade ein industrieller Rückbau statt. Das Land verliert seine industriellen Strukturen. Thema häusliche Gewalt in Deutschland. Der Spiegel schreibt hierzu einen längeren Artikel in seiner Ausgabe von heute. 12. Juli 2023. Der Staat lässt die Frauen allein. Die registrierten Fälle häuslicher Gewalt steigen deutlich. Die Regierung kündigt Maßnahmen an. Eine Anwältin und eine Betroffene fordern ein grundsätzliches gesellschaftliches Umdenken. Die steigenden Zahlen. Asha Hedayati reagiert am Telefon wenig überrascht. Häusliche Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, sagt die Anwältin für Familienrecht. In ihrer Kanzlei in Berlin sehe sie täglich Betroffene, die von ihren Partnern geschlagen, gedemütigt oder bedroht werden. Wenn sich nicht etwas grundlegend Strukturelles ändert, werden die Fälle weiter zunehmen. 240.547 Menschen sind im vergangenen Jahr Opfer von häuslicher Gewalt geworden. 13% mehr als noch vor 5 Jahren. Und das sind nur die Fälle, die Eingang in die Statistik des Bundeskriminalamts BKA gefunden haben. Experten und Expertinnen gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. 2 von 3 Fällen ereignen sich laut BKA zwischen Partnern in einer Beziehung. In den restlichen Fällen sind weitere Familienmitglieder, wie etwa Kinder, betroffen. Weit überwiegend sind es Frauen, die Opfer ihrer Partner oder Ex-Partner werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD sagte bei der Vorstellung der Statistik: Hinter jedem dieser Fälle verbirgt sich das Leid und der Horror, ausgerechnet im eigenen Zuhause angegriffen worden zu sein. Die vielen Opfer zeigten, wie groß der Handlungsbedarf sei. Niemand sollte mehr fragen, warum es nicht geht, sondern warum es nicht aufhört. Auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen äußerte sich deutlich. Die Statistik zeige ein erschreckendes Ausmaß. Fast alle 5 Minuten werde ein Mensch in Deutschland Opfer von häuslicher Gewalt. Mensch heißt hier zu 95% Frau oder Kind. Es sei notwendig, ein flächendeckendes, niedrigschwelliges Hilfsangebot und eine einheitliche Rechtsgrundlage zu schaffen, so die Ministerin. In einem ersten Schritt wolle man nun mit einer groß angelegten Dunkelfeldstudie den Scheinwerfer anmachen, wie Faeser es ausdrückt. Das Thema häusliche Gewalt, so möchte man in Berlin vermitteln, hat hohe Priorität. Praktikerin Hedayati hat zumindest bislang einen anderen Eindruck. Der Weg aus der Gewalt ist wahnsinnig schwer. Der Staat lässt die Frauen allein. Im Jahr 2018 ratifizierte Deutschland ein Abkommen des Europarates, besser bekannt als Istanbul-Konvention. In dem völkerrechtlichen Vertrag sind verbindliche Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen sowie häusliche Gewalt festgehalten. Auf dieser Grundlage sollten Gewalttaten verhindert und bekämpft werden. Im vergangenen Jahr bescheinigte ein Expertengremium Deutschland gravierende Defizite bei der Umsetzung. Noch immer fehlten etwa 15.000 Plätze in Frauenhäusern. Ein weiteres übergreifendes Problem ist demnach, dass in Deutschland ein nationaler Aktionsplan oder eine Koordinierung auf Bundesebene fehle, obwohl die Istanbul-Konvention dies fordert. Wie gut etwa das Netz an Beratungsstellen und die Zusammenarbeit von Behörden ist, variiere von Bundesland zu Bundesland erheblich. Laut Juristin Hedayati gibt es ein weiteres gravierendes Problem. Viele Fälle würden gar nicht erst zur Anzeige gebracht. In ihrer Kanzlei kämen Frauen meist wegen Sorgerechtsstreitigkeiten oder einer Scheidung. 98% der Frauen, die zusätzlich gewaltbetroffen sind, wollen keine Anzeige erstatten. Sie würden von staatlichen Institutionen nicht ernst genommen oder sogar alleingelassen. Diesen Eindruck bekräftigt auch Iris Brandt. Sie ist Initiatorin der Initiative Die Nächste. Brandt, Managerin in einem Großkonzern, sagt, sie habe selbst in einer gewalttätigen Beziehung gelebt. Das ist noch immer ein Tabuthema. Auch ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich meine Geschichte öffentlich machen kann. Sie habe sich schließlich bewusst dafür entschieden, auch um den Eindruck zu widerlegen, häusliche Gewalt komme nur am sozialen Rand vor. Tatsächlich seien alle Schichten, Religionsgruppen und Herkünfte betroffen. Das bestätigt auch Anwältin Hedayati. Laut Statistik des Bundeskriminalamtes besitzen rund 2/3 der Tatverdächtigen einen deutschen Pass. Weitere Unterscheidungen, etwa nach Gehaltsstrukturen, unternimmt der Bericht nicht. Iris Brandt setzt sich dafür ein, dass mehr über das Thema häusliche Gewalt gegen Frauen gesprochen wird. Sie will Verständnis dafür schaffen, wie man als Betroffene empfindet und warum es so schwer ist, einer gewalttätigen Beziehung zu entkommen. Oftmals gingen die Täter perfide vor. Zu Beginn ist da wie in jeder Beziehung erst einmal eine große Liebe, sagt Brandt. Doch dann folgten schleichend Herabwürdigungen und Demütigungen. Gleichzeitig isoliere der Täter die Frauen von ihrem sozialen Umfeld. Wenn sie sich mit ihrer besten Freundin treffen will, sagt er ihr, dass er sie so vermisst. Ob er ihr denn nicht wichtig genug sei, so werde die Betroffene mehr und mehr von ihrem sozialen Umfeld isoliert. Im letzten Schritt folge dann häufig auch körperliche Gewalt. Zeigt die Frau, dass sie die Beziehung beenden möchte, nimmt die Gewalt laut Brandt noch einmal zu. Dann kommt es zu Drohungen, etwa, dass er ihr die Kinder wegnehmen werde. Auch Rechtsanwältin Hedayati sagt, dass meist in dem Moment, in dem die Frau autonomer agiere, die Gewalt massiver werde. Die Gefahr für einen Femizid ist in der Trennungssituation am größten. Meist sei die Betroffene dann schon so isoliert, dass sie niemanden mehr habe, dem sie sich anvertrauen könne. Tue sie es doch, erlebten die Frauen in vielen Fällen Unverständnis. Warum bist du denn nicht früher gegangen? Ich habe es dir doch immer gesagt. Solche Aussagen verkehrten die Realität und wiesen den Betroffenen die Schuld für die Taten zu, sagt Iris Brandt. Was also hilft Betroffenen von häuslicher Gewalt? Laut Iris Brandt müsste auf vielen Ebenen gleichzeitig angesetzt werden. Ein kostenloser Rechtsbeistand etwa könnte Frauen helfen, die auch finanziell von ihrem Partner abhängig sind. Ein aufmerksames soziales Umfeld, das Betroffene unterstützt, sei ebenso wichtig. Präventionsarbeit könne dafür sorgen, dass schon junge Menschen sensibilisiert würden. Am wichtigsten sei aber, dass die gesamte Gesellschaft einen Grundsatz verinnerlicht, der Betroffene von Vorwürfen entlastet und ihnen ihr Stigma nehmen könne, sagt Brandt. Schuld ist nie das Opfer, sondern immer der Täter. Wann auf politischer Ebene mit Veränderungen zu rechnen ist, bleibt bei der Vorstellung der aktuellen BKA-Zahlen unklar. Das Hilfsangebot für Betroffene reiche vielerorts noch nicht aus, gibt Paus zu. Ich setze mich dafür ein, die Lücken im Netz der Frauenhäuser und Beratungsstellen zu schließen, sagte die Familienministerin. Trotz schwieriger Haushaltslage seien deshalb in diesem und im kommenden Jahr zusätzliche Mittel vorgesehen. Außerdem bereite ihr Ministerium aktuell ein Gesetz vor, das für Betroffene einen Rechtsanspruch auf Schutz vorsehe. Die angekündigte Dunkelfeldstudie sei bestens vorbereitet und könne bald starten. Mit ersten Ergebnissen sei dann zu Beginn des Jahres 2025 zu rechnen. Ich verlas einen Artikel aus dem Spiegel-Magazin von dieser Woche. Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Steigt nach einem Plastiktütenverbot. dass ich eine einzige verkauf. Nein, bei meiner Sammlerehre ist mir erlaubt nur, dass ich tausch. Was haben wir denn da? Ein wirklich außergewöhnlich seltenes Einzelexemplar. Was haben wir denn da? Ein wirklich außergewöhnlich seltenes Einzelexemplar. Ehrlicher Sammlerfleiß wird am Ende zu einem Problem. Schon jetzt ist klar und leicht absehbar, ich muss in eine größere Wohnung ziehen. Die Tür geht auf, nur ein schmaler Spalt, riesige Plastiktütenstapel geben mir den nötigen Halt. Allein die Vorstellung strengt mich an, wie man ganz ohne was zu sammeln überhaupt existieren kann. Allein die Vorstellung strengt mich an, wie man ganz ohne was zu sammeln. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 10. bis zum 24. Juli 2023 im Niemandsland. Erstes Thema: unsere Atemluft hier in Barcelona. Die Schadstoffmessstationen zeigen, dass Barcelonas Atemluft in verschiedenen Bezirken bzw. Straßen leichte Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr aufweist. Dort liegen die Werte endlich unter dem von der EU festgelegten Maximum. Besonders die Avenida Roma, Ecke Calle Urgell, eine Zone, die immer über 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft aufweist, ist unter diese Schwelle gefallen. Endlich. Auch der Schwebepartikelanteil an der Atemluft, die berühmte PM10, ist relativ gesunken. Zurückzuführen sind diese Verbesserungen unserer Atemluft auf die Verkehrsentlastungen durch die Grünzonen und verkehrsberuhigten Straßen der sogenannten Superias sowie den gestiegenen Anteil an U-Bahn-Nutzern, über 40 Millionen Reisevorgänge allein im März und Mai, ein neuer Rekord. Auch der erhöhte Gebrauch von Fahrrädern hat zur Luftverbesserung beigetragen. 37% Zuwachs sind hier zu verzeichnen. Rathauspolitik. Die neue Rathausmannschaft bzw. Frauschaft unter dem frisch gebackenen Bürgermeister Jaume Colboni wird 23 der 37 Direktorinnen und Direktoren der Abteilungen weiterhin in ihren Ämtern bestätigen. Weitere 12 werden umgruppiert bzw. in andere Bereiche versetzt. Nur 5 werden durch neue Personen besetzt. So bleibt die Rathausführung von Barcelona weitgehend die gleiche wie unter der abgewählten Bürgermeisterin Ada Colau. Hochseilakrobat über der Stadt. In 68 Metern Höhe wandelte der Hochseilartist Nathan Polin am vergangenen 2. Juli über die Plaza Catalunya. Tausende standen auf dem Platz und in den Straßen und blickten erstaunt und auch ein bisschen ängstlich in den Himmel. Um 20.30 Uhr ging es los. Das Seil war vom Telefonica-Gebäude an der Ecke Porta del Angel bis zur Seguros General am Paseo de Gracia gespannt. Die Menschenmenge war fasziniert. Ein Kind rief zu seiner Mutter: Mama, er spaziert ja im Himmel. 350 Meter lang war der Spaziergang. Es ging einmal hin und einmal zurück. Anlass war die Eröffnung des berühmten Sommerkulturtheaterfestivals El Grec. Wandeln über einem Abgrund, ein sehr symbolisches Bild für die Zeit, in der wir leben. Katalanisches Kino. Das Jahr 2022 war das beste Jahr in der Geschichte für die katalanische Kinoindustrie in diesem 21. Jahrhundert. Die katalanische Filmindustrie feierte Ende Juni ihr traditionelles Fest, Festa d'Estiu. Man feierte sich selbst, vergab Preise, unter anderem den Premi Pepón Coromina, und zog Bilanz. Die Zahlen, die vom katalanischen Filmverband PAC genannt wurden, geben zu viel Optimismus Anlass. Rekordzahlen: 98 Titel mit katalanischer Beteiligung, 21% mehr als 2021 und die höchste Zahl im neuen Jahrhundert. Auch gibt es mehr katalanische Filmproduktionsgesellschaften, 119, 2022 waren es 89. Der katalanische Anteil an der spanischen Filmproduktion lag 2022 bei 30,5%. 4 Millionen Zuschauer, dreimal so viele wie 2021, besuchten die katalanischsprachigen oder in Katalonien produzierten Filme. 56% waren Spielfilme, 41,8% Dokumentarfilme und 2% Zeichentrick- bzw. Animationsfilme. 1,793 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen sahen den Film Tadeo Jones 3, La Taula Maragda. Problemthema Massentourismus in der Fun City Barcelona. Die Tageszeitung El País brachte am 2. Juli in ihrer Sonntagsausgabe einen langen Artikel zum Thema Massentourismus in der katalanen Metropole. Der Artikel hebt hervor, dass der Massenandrang inzwischen nicht nur die Einheimischen stört, sondern auch die Touristen selber beginnen sich schlecht zu fühlen und zu beschweren. Lange Warteschlangen vor Tourismusattraktionen, Museen, Restaurants, Bussen etc. Touristen stören Touristen ist das neue Fun-City-Gefühl. Fahrradgruppen nehmen sich in den engen Gassen und auf den Bürgersteigen gegenseitig den Platz zum Fahren weg. Durch die Menge flitzende Elektroroller, Kreuzfahrtschiffshorden strömen in die Stadt, die Rambla zum Boqueria-Markt und so weiter. Experten sagen, es ist das unauflösbare Paradox der modernen großen Tourismusziele. Der Druck wird unerträglich. Selbst die Einheimischen werden mittlerweile gezwungen, sich wie Touristen zu verhalten. Die Zahlen sind erschlagend und gnadenlos. 28 Millionen Touristen in der 1,6 Millionen Stadt Barcelona verändern das Leben aller hier Lebenden. Die Universität Rovira i Virgili veröffentlichte vor ein paar Wochen eine Studie, die besagt, dass über die Hälfte der Kreuzfahrtschiffpassagiere die Stadt als überlaufen ansehen. Sogar der Gründer des Reiseführers Lonely Planet, Tony Wheeler, nennt Barcelona eine der am meisten vom Massentourismus überlaufenen Städte. Die mittlere Touristendichte in der Stadt liegt bei 3.854 Touristen pro Quadratkilometer. Aber, Achtung, im Bezirk Ciudad Vella ist sie fünfmal so hoch. 21.861 Touristen pro Quadratkilometer stauen sich hier in den Straßen und Wohnungen. Der Sektor trägt 14% zum Bruttoinlandsprodukt bei. Es gibt 150.000 Personen, die in diesem Sektor beschäftigt sind. Viele Touristen erklären laut der Studie: Ich könnte hier nicht leben. Irre, ja, dann haut ab. Ein Frank aus Florida mit Ehefrau und befreundetem Ehepaar an der Sagrada Familia sagt: Ich sehe, dass über 90% der Passanten hier Touristen sind. Oh mein Gott! Dann ging er in sein Airbnb-Apartment an der Rambla. Die Uni Rovira i Virgili nennt die Studie VisitMob, la mobilidad de los visitantes en Barcelona tras la Covid. Besuchermob, die Besuchbarkeit der Stadt nach dem Covid. Der Direktor des katalanischen Departamento de Geografia und Tourismusstudien erklärt. Die kürzeste Aufenthaltsdauer am Ort erbringen die Kreuzfahrttouristen. Aaron Gutierrez sagt, der Touristenfluss hat die Tendenz, die gleichen Orte massenhaft zur gleichen Zeit zu besuchen. Die Besuchsdauer der Kreuzfahrttouristen beträgt 4 Stunden, die kürzeste von allen. Paradoxerweise gehen die Touristen immer wieder zu den gleichen Orten, entweder weil sie dort selber noch einmal hinwollen oder um sie dann später ihren Freunden oder der Familie zu zeigen. Das Schlimmste dabei ist, man zwingt die Einheimischen, in den teuren Touristenläden zu kaufen, weil es im eigenen Kiez keine normalen Läden mehr gibt. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Una ràdio lliure en un món poc lliure. Katalanisches Labyrinth. Für den Ex-Präsidenten der Generalitat von Katalonien, Carles Puigdemont, werden Reisen nach Straßburg zum Europaparlament ab jetzt zum Risiko, nachdem das Europaparlament die Immunität der 3 geflohenen Ex-Politiker des katalanischen Separatismus aufgehoben hat. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes über die Nichtanerkennung von Puigdemonts Immunität als Europaabgeordneter besteht für ihn die Gefahr, dass Frankreich ihn im Falle eines europäischen Haftbefehls Spaniens verhaftet und an Madrid ausliefert. Puigdemont und sein Ex-Konseiller Tomi Comín zeigten sich empört, haben aber verkündet, dass sie vorerst in ihrem Domizil in Waterloo bei Brüssel bleiben wollen. Für Puigdemonts Partei Junts stellt sich nun die Frage, mit welcher Taktik sie im laufenden Wahlkampf für die Parlamentswahlen am 23. Juli auftreten wollen. Puigdemont als Exilpräsident gibt keine attraktive Figur ab, um mit ihm auf Stimmenfang gehen zu können. Wohnhölle Barcelona. Eine schockierende Meldung aus El País vom 3. Juli 2023. Junge Arbeitnehmer brauchen 78 Jahre, um sich eine Wohnung kaufen zu können. Dazu müssen sie zu zweit in der Wohnung leben und sparen. Eine erschütternde Meldung. Laut Gewerkschaft CCO, Comisiones Obreras, Studie, ist dieses Datum ein Skandal. 52% aller Arbeitnehmer sind unter 30, haben im Durchschnitt ein Gehalt von 1.000 Euro und weniger. Sie müssen ca. 89% ihres Gehalts nur für Wohnen ausgeben. Eine absurde, den sozialen Geist beleidigende Tatsache, eine Schande. Der Bezirk Ciudad Vella ist hier der unsozialste. Im Durchschnitt muss man hier 63% seines Einkommens für Wohnen ausgeben. In den oberen Stadtvierteln fällt dieser Prozentanteil deutlich, weil dort natürlich, wie bekannt, die Einkommen deutlich höher sind. Die Wohnhöllenstudie der Gewerkschaft CCO sendet in ihrem Titel ein Augenzwinkern an den Film Der Tod hatte einen Preis, La Muerte tenía un precio, und heißt Das Wohnen hatte einen Preis. Geschichte, Lesarten und Zahlen, die verwirklicht werden müssen, um das Recht auf Wohnen in Barcelona zu garantieren. Für weitere Informationen empfehle ich die Studie des Centro de Estudios e Investigación Sindical de la Fundación Cipriano García. 60% der Einwohner Barcelonas leben in Eigentumswohnungen bzw. Häusern, 40% wohnen zur Miete. Strandleben in Barcelona. Strände ohne Rauch. Das Rauchverbot ist da. Auf den 10 Stränden der Stadt, von San Sebastian über Nueva Icaria bis Marbella, herrscht Zigarettenverbot. Das sind 5 Kilometer Strand mit 240.000 Quadratmetern Fläche. Laut einer Statistik der katalanischen Gesundheitsbehörde rauchen täglich 15,2% der Frauen und 22,5% der Männer in Barcelona. 350.000 Kinder, die täglich die Strände nutzen, werden nun nicht mehr Rauch einatmen müssen, so ein Rathaussprecher. Auch Asche und Kippen im Sand werden jetzt verschwinden. Zumindest weitgehend. Besetzte Kunstschule. Kunstlehrer und Lehrerinnen der berühmten Massana Kunstschule für Design und Kunst fordern jetzt immer energischer die Räume der 2020 besetzten alten Massana-Schule zurück. Die Kunstlehrer der Schule für Kunst und Design, wie gesagt, verlangen vom neuen Bürgermeister, Jaume Colboni, dass das rosa bemalte Gebäude wieder für Kunstunterricht benutzt werden kann. Ada Colau hatte vor 3 Jahren einer Gruppe von Besetzern und Besetzerinnen die Gebäude an der Plaza Cardugna als Zentrum für ihre Aktivitäten zur Verfügung gestellt bzw. war nicht gegen die Besetzung eingeschritten. Die sogenannten sozialen Aktivitäten dieser Gruppe im Stadtviertel Raval, die Besetzung begann während der Pandemie. Es werden dort Lebensmittel und Kleidung für die Bedürftigen gesammelt, gelagert und ausgegeben. Die Besetzer erklärten, dass sie sich auf keinen Fall räumen lassen werden. Inzwischen werden dort Unterrichte für Kinder von Armen abgehalten. Ein Fitnesszentrum ist entstanden. Andererseits erklärt die Massana-Schule, dass es ihr an Räumlichkeiten mangelt. Man habe bereits Schüler und Klassen auf andere Gebäude in der Cayo Hospital verteilen müssen und man brauche jetzt das rosa Gebäude zurück. Alle wissen, dass jetzt ohne Ada Colau ein anderer Wind hier in der Stadt weht. Das Occupa-Friendly unter den Comunes hat nichts mehr mit der Philosophie der Sozialisten zu tun, Besetzer räumen zu lassen. Dennoch wird die Lage zuerst einmal etwas ruhig bleiben, noch scheint niemand Interesse an einem offenen, ausgetragenen Konflikt zu haben. Auf lange Sicht aber soll der Platz vor dem Gebäude und das benachbarte Hospital San Pau restauriert werden. Ziel ist es, die Gegend wieder für Anwohner und Studenten der Massana-Schule zu öffnen und attraktiv zu machen, besonders die Jardines de Rubio Illuc, wo sich nur Touristen und Drogenabhängige herumtreiben. Barcelona-Geschichte wird gemacht. Die große Wandmalerei zum Gedenken an die internationalen Brigaden, die während des Bürgerkrieges 1936-39 auf Seiten der Republik gekämpft hatten, wurde schon eine Woche nach Einweihung mit Hassparolen beschmiert, wie Rote raus und anderen Schweinereien. Das Gemälde zeigt eine Kolonne von Soldaten, die durch die Stadt marschieren. Die Organisation Amical de las Brigadas Internacionales de Catalunya hat den zerstörerischen Akt von Vandalismus scharf verurteilt. Das Kunstwerk wurde am vergangenen 14. Juni eingeweiht und ist Teil eines Projektes zum Erinnern an den antifaschistischen Widerstand und die Geschichte und die internationalistische Tradition der Stadt Barcelona. Hola, estáis escuchando Niemandsland. Desde las Islas Canarias, un saludo a los maravillosos oyentes. Y aquí os escuchamos. Contrabanda FM 91.4. Der Marsch der internationalen Brigaden durch Barcelona soll vorerst nicht restauriert werden. Es handelt sich um ein zeitlich befristetes Kunstprojekt, wie der Künstler selbst erklärte. Hitzewelle in der Stadt. Am Mittwoch um 5 Uhr in der Früh wurden in Katalonien folgende Temperaturen gemessen. In Barcelona Stadt 25,6 Grad, Portbou 25,2 Grad, Tarragona 26,2 Grad. Unter den hohen nächtlichen Temperaturen leiden besonders Personen, die sowieso schon an Schlafstörungen leiden. Eine unsichtbare Epidemie, die in den letzten Jahren dramatisch zugenommen hat, wie Gesundheitsbehörden mitteilen. Und immer wieder Sprachenstreit, es hört nicht auf. Der oberste Justizgerichtshof Kataloniens hat in einem jüngsten Urteil bestätigt, dass 3 Schulen in Katalonien mehr Unterrichtsstunden in der Landessprache Spaniens in Castellano abhalten müssen. Geklagt hatten mehrere Familien, die sich dagegen wehrten, dass ihre Kinder in den Schulen ausschließlich in Katalanisch unterrichtet werden. Laut Gesetz müssen mindestens 25% der Unterrichtsstunden auf Spanisch bzw. Castellano sein. Die Proteste der Katalanisten blieben nicht aus. Die Sprecherin und Consellera für Erziehung und Bildung Kataloniens, Anna Simó, erklärte, das sei eine absolute Schande. Das oberste Gericht greife in den Wahlkampf ein. Thema neue Besen. Jaume Colboni, der neue Bürgermeister, das heißt der neue Besen, der gut kehren soll, verspricht den Bürgerinnen und Bürgern eine saubere, anständige und sichere Stadt. Sauberkeit und Sicherheit sind die zwei Themen, die bei Umfragen über die Probleme der Stadt immer wieder auf den ersten Plätzen landen. Am Mittwoch vergangener Woche besuchte Colboni zusammen mit seiner Stellvertreterin Primera Teniente de Alcalde, Laia Bonet, unter anderem das Reinigungszentrum des Joan Miró-Parks im Eschample, bevor die Reinigungswagen ausschwärmten. Es war kurz vor 7 Uhr in der Früh, da tauchte der Mann, also der Bürgermeister, dort auf. Eine besondere Bedeutung gab Colboni den Themen Convivencia und Incivismo, also Zusammenleben und nicht respektvolles Verhalten. Im Moment bestraft die Ordinanza, Verordnung über Zusammenleben, das unzivile Benehmen auf Straßen und Plätzen mit Strafgeldern zwischen 100 und 3000 Euro, je nach Schwere. Etwa in einen Hauseingang pinkeln, das kann sehr teuer werden, ab jetzt. Colbonis neuer Plan sieht vor, die Inspektionen für Straßenreinigung zu verdreifachen. Im Herbst soll in der zweiten Phase den Bürgern klargemacht werden, dass auch sie ihren Anteil an einer sauberen Stadt beitragen sollen. Im Stadtreinigungszentrum Joan Miró arbeiten 400 Reinigungskräfte in Schichten von 7 bis 13.40 Uhr, 14 bis 20.40 Uhr und 23 Uhr bis 5.40 Uhr in der Frühe. Hoch lebe der neue Besen! Barcelona, Disco Fun City, die Vergnügungslokalbetreiber der Stadt, erwarten vom neuen Besen, Bürgermeister, ein Lockern der während der Ära Ada Colau auferlegten Bestimmungen zum Schutz der Einwohner. Auch verlangen sie, dass der drastische Plan zum Umbau der Front Maritim vom Vergnügungsbezirk zum Wissenschaftsbezirk zurückgenommen werden soll. Man verlangt vom Rathaus, dass die Diskos und Vergnügungslokale an vorderster Meeresfront ihre Lizenzen behalten sollen. Der Grund und Boden ist Eigentum des spanischen Finanzministeriums. Das hat historische Gründe. Bisher sind es die Lokale Agua, Carpe Diem, Opium, Schoko, Eis Barcelona, die Aussichten auf eine Lizenzverlängerung haben bzw. fordern. Die Meeresfront zwischen dem Hotel Arts und dem Hospital del Mar ist die Zone, die 1,7 Millionen Besucherinnen und Besucher, internationales Partypublikum pro Jahr anlockt. Feierpublikum, internationale Prominenz, Stars aus Pop- und Showgeschäft waren die hauptsächliche Kundschaft. Gleichzeitig war das Ganze ein Hort von Lärm, Schmutz, Drogen, Prostitution und Kriminalität. Besonders die Disco Opium war den Anwohnern und dem Rathaus unter Ada Colau hier ein Dorn im Auge, allein schon wegen ihrer Größe. Dann gab es Schlägereien, Straßenraub und Vergewaltigungen. Die waren neben Lärm und Urinieren in Hauseingängen der Anwohner am frühen Morgen die Auslöser für das harte Durchgreifen des Rathauses. Und noch einmal Strandleben, Beach Life, Playa. Der Sommer 2023 war bisher schon der tödlichste seit 2013 mit 13 Ertrunkenen. Ursachen für diese hohe Zahl sei die fatale Kombination aus Wind, Hitze, hohen Wellen und Meeresströmungen. 13 Tote durch Ertrinken, also allein in Katalonien, sind zu beklagen. Das Durchschnittsalter der Ertrunkenen liegt bei 68 Jahren, also alles alte Herrschaften, alle Männer. Die 5 Opfer, die dieses Jahr allein bei grüner Flagge registriert wurden, das heißt ruhiges, beschwimmbares Meer, sind zwischen 74 und 83 Jahren alt. Es handelt sich um die sogenannten stillen Tode, wie ein Sprecher der Küstenwache erklärt. Männer, die ihr Leben lang geschwommen sind, aber plötzlich einen Herzinfarkt erleiden mitten im Wasser. An Land wären sie zu retten, im Wasser ist das fatal. Und die letzte Meldung betrifft das sogenannte LGTBI und so weiter Pride Parade Festival. Alle Parteien links von PP und Vox, also PSC, Sumar, ERC und Junts, waren auf dem diesjährigen Schwulen- bzw. Lesben-Vorbeimarsch am Samstag, dem 15. Juli, vertreten. Stimmenfang ist natürlich auch ein Motiv. In Barcelona waren es laut Sprechern der Organisation des Pride-Marsches 100.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und Teilnehmerritten. Alle warnen jetzt vor Vox, die das freie Sexualidentifikationszeigen bedrohen sollen, wie Sprecher der Bewegung betonen. Kino im Niemandsland für die Wochen, die heißen Wochen vom 17. bis zum 31. Juli 2023. Heute will ich ein wenig mogeln, denn ich stelle eine Serie vor, die bekanntlich nicht im Kino läuft, sondern in diesem Fall auf Netflix, dem Streamingdienst. Die Serie heißt Schlafende Hunde, auf Englisch Sleeping Dogs, und ist eine Krimiserie aus Deutschland aus dem laufenden Jahr 2023. Die Serie besteht aus 6 Folgen bzw. Kapiteln, à 50 Minuten jedes. Es handelt sich um eine Adaptation der israelischen Serie The Exchange Principle. Zum Inhalt. Ein Polizist und eine Staatsanwältin geraten in eine Verschwörung hinein, als diese einen alten Mordfall wieder aufrollen. Ich sage es gleich. Die Serie ist spannend, über weite Strecken sogar brillant inszeniert und die handelnden Figuren und Protagonisten sehr glaubwürdig, teilweise souverän. Da ist zuerst einmal der Polizist Mike Atlas, dargestellt von Max Riemelt, bekannt aus anderen Krimiserien. Der ist ein exzellenter Polizist, aber seit einem Trauma vom Dienst suspendiert. Nachdem er zur Aufklärung eines Mordes an einem Richter die entscheidenden Beweise geliefert hat, stürzt er seltsamerweise in ein tiefes, tiefes Loch, verlässt seine Frau und Tochter und vagabundiert als Obdachloser durch ein zwischen Glitzer und Verkommenheit schillerndes Berlin. Atlas. Ex-49er, guter, gerader Kerl, aber psychisch instabil. 49er, wart ihr nicht die großen Spurenfinder damals, Mordfall Herpes? Vielleicht ist damals irgendwas schiefgelaufen. Die Spuren, die ich gefunden habe, ich kann mich nicht daran erinnern. Zögernd beginnt Mike nach und nach auf eigene Faust zu ermitteln, als er merkt, dass bei dem Mordfall am Richter einiges nicht stimmt und nicht stimmen kann. Auf den ersten Blick ist der Mörder ein Angehöriger eines der berüchtigten Araber-Clans der Hauptstadt, die durch Klein- und Großkriminalität Justiz, Polizei und Bürger in Schach halten. Ebenfalls in den Fall verwickelt wird die junge Staatsanwältin Jule Andergast, gespielt von Luise von Fink. Beide nun, Mike und Jule, haben eine Art Büchse der Pandora geöffnet. Alle Plagen der modernen und klassischen Kriminalität werden angedeutet bzw. kommen zum Vorschein. Sie arbeiten eng mit dem 49er, richtig? Bascha Kiez, ja. KDD ist da rund um die Uhr an der Front. Club der einsamen KDD-Pfeifen. Musa Bascha hat sich umgebracht. Vielleicht hängt es ja zusammen. Ab jetzt wird der Zuschauer in eine teils verwirrende Verschwörung hineingezogen, die offenbar bis in höchste Kreise der Justiz reicht. Sogar vom russischen Geheimdienst ist die Rede. Um die Wahrheit herauszufinden, müssen beide, nämlich Mike, der Ex-Polizist, und Jule, die junge Staatsanwältin, zusammenarbeiten. Die Charaktere der Serie sind zum Teil sehr gut gezeichnet, doch spürt man leider ein bisschen, das ist die negative Kritik, die ich hier anbringen möchte, überall den Einfluss der US-amerikanischen Serien, sowohl in der Inszenierung der Konfliktsituationen als sogar, Achtung, in der Sprache, wenn die Protagonisten öfters Fuck und Fucking sowieso von sich geben. Das ist ein bisschen ärgerlich, fast sogar. Aber vielleicht entspricht das sogar der Realität. Die Menschen sprechen vielleicht heute in Deutschland sehr viel Englisches, Amerikanisch. Dennoch ein sehenswertes Erlebnis für Krimi-Fans. Was wollen Sie denn von mir? Ich will wissen, was damals passiert ist. Du hast so viel kaputt gemacht. Du weißt eigentlich, wie weh du uns tust. Hervorzuheben auch die vielen Handelnden und Nebenrollen, alle sind durchweg stark besetzt. Etwa mit der farbigen Polizistin Britney, dargestellt von Melody Vorki-Vuomina, dann Peri Baumeister als Lenny Atlas oder Melika Furuton als Corinna Strick, die knallharte Oberstaatsanwältin. Viele Bezüge zum aktuellen kaputten, kalten, kriminalisierten Deutschland sind zu erkennen. Terroranschläge, Messerattacken, korrupte Polizisten, Verschwörungen, Justizverschwörungen, all das wird angedeutet bzw. geschildert. Auch die Zeichnung der Handelnden ist sehenswert. Besonders der verknautschte Mike Atlas, Max Riemelt, spielt ihn bewundernswert. Er erinnert in seinem schmuddeligen Outfit, dem Bart und dem zerzausten Haar stark an Kommissar Schimanski, Götz George, der in den 80ern und 90ern so viel Erfolg hatte. Anschauen, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland und Kinofans, beziehungsweise Serienfans, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Die legen jeden um, der an den Fall Harris rührt. Wer sind die? Die Frage ist, was haben die noch gedeckt? Es ist deine Schuld, Atlas. Wo ist meine Tochter? Ich hab dir nicht die Wahrheit gesagt. Wir sind keine Engel! Was hab ich getan? Was? Das war's für heute. Ich bedanke mich. Der heiße Sommer geht weiter. Bitte hören Sie weiter Kontrabande FM. Wir arbeiten laufend an einer Verbesserung unserer Technik. Bald wird das Buch über unsere 33 Jahre Radiogeschichte erscheinen. Das werde ich vorstellen und ansagen. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer mit nicht allzu heißen Temperaturen, wenn das möglich ist. Machen Sie es gut. Agur, adeo, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Ich möchte noch ein wenig reden. Sie müssen nicht zuhören und auch nichts verstehen. Ich muss nur mit jemandem reden. Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Für wen soll ich mich auch erholen? Ich weiß, es ist vier, sie wollen jetzt gehen und gähnen seit langem verstohlen. So sitz ich seit Jahren, hasse die Stille, liebe den Lärm, die schlaflose Nacht. Erwarte den Tag mit ertrunkenen Gedanken, begegne der Frühschicht der Stadt, die erwacht. So lebe ich seit Jahren, hasse die Ruhe, liebe den Puls der eiligen Nacht, versinke im Licht des mutlosen Tags, erwarte die Sonne der Nacht, meiner lichtlosen Nacht.